Sie hören aktuell das Radio Blau Magazin am Abend. Ja, schönen guten Abend in aktuell bei Radio Blau, bei heute doch etwas frostigeren Temperaturen in Leipzig. Aktuell werden 5,9 Grad Celsius hier gemessen. Die Temperaturen sollen dann aber im Verlaufe der Woche bis Freitag auf ungefähr 17 Grad ansteigen. Es sind die Eisheiligen. Genauer gesagt wäre das am heutigen Montag der heilige Mamertus, Bischof von Vienne in Frankreich, ist er gewesen, im 5. Jahrhundert irgendwann unserer Zeitrechnung. Und er hat angeblich einer fürchterlichen Feuerbrunst Einhalt geboten. Seitdem ist der Schutzheiliger der Feuerwehrleute und eben auch einer der Eisheiligen, der auch bei Dürre und Fieber um Hilfe gebeten wird, von denen, die dran glauben zumindest. Langjährige Untersuchungen zeigen aber keine Häufung von Frost während der Eisheiligen. Aber im Mai weht doch immer mal ein wenig kalte Polarluft hier nach Leipzig hinein. Ich hoffe also, ihr habt die Pflänzchen im Garten noch gut geschützt. Und wir hören jetzt erstmal ein paar aktuelle Kurznachrichten vom Tage. Nach 55 Tagen durften die Menschen in Frankreich nun heute erstmal wieder ohne Passierschein auf die Straße. Vorbei ist die Zeit, in der die Franzosen und Französinnen nur mit triftigem Grund das Haus verlassen durften oder spazieren gehen. Das durften sie nur im Umkreis von einem Kilometer von ihrem Haus. Gleichzeitig haben auch die Geschäfte wieder geöffnet. Der Schulbetrieb beginnt für einige Jahrgänge und die Deutsche Bahn nahm auch teilweise den grenzüberschreitenden Zugverkehr nach Frankreich wieder auf. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Frankreich ist weltweit eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder und mehr als 26.000 Menschen sind bereits an Covid-19 gestorben. Die Ansteckungsrate beim Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am vergangenen Wochenende über die kritische Marke 1,0 gestiegen. Da diese Reproduktionsrate aber immer etwas zeitverzögert auf Neuansteckungen reagiert, ist es schwierig, sie mit den jüngsten Lockerungen in Verbindung zu bringen, und Schwankungen können auch unterschiedliche Ursachen haben. In Leipzig sind zurzeit 7 Menschen in stationärer Behandlung und 103 in häuslicher Quarantäne. In Sachsen sind für den Freitag, den 15. Mai, weitere Lockerungen für die Gastronomie und dann in einer Woche am Montag, dem 18. Mai, für den Kulturbereich vorgesehen, wie etwa für Kinos und Theater. Da wird dann vermutlich auch Radio Blau sich etwas öffnen, denn zurzeit senden ja auch wir großteils von zu Hause aus. Bis auf den tagesaktuell arbeitenden journalistischen Bereich, der auch mitunter in den Studios rumwerkelt. Ja, weitere Berichte aus weiteren Ländern. Tschechien hat weitere Grenzübergänge für Berufspendler geöffnet, die in Sachsen arbeiten. Mitte März wurden Grenzkontrollen ja da nach Tschechien wieder eingeführt, die vorerst bis 13. Juni weiter durchgeführt werden sollen. Am heutigen Montag gibt es auch wieder ein Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche und es wird erwartet, dass sich im Umfeld des Nikolaikirchhofs auch wieder die sogenannte Bewegung Leipzig versammelt, die hier in Leipzig versucht, die Covid-19-Beschränkungen zu kritisieren, dabei auch immer wieder rechte und antisemitische Positionen mit integriert. Ja, das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz hat zu einer kritischen Beobachtung aufgerufen. Näheres unter Twitter und dem Hashtag Platz nehmen. Ja, diese Corona-kritischen Bewegungen, die rechte Stimmen ausdrücklich mit einschließen, gibt es auch in anderen Städten, so etwa in Berlin, Halle oder in Stuttgart war auch eine größere Demo oder in Plauen oder in Aue. Und wir hören jetzt erstmal einen Beitrag, der versucht, die spezifisch rechten Positionen in dieser Corona-Kritik zu beschreiben. Eine wahrnehmbare Kritik an der Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise formulieren, insbesondere die Einschränkung der Versammlungsfreiheit nicht akzeptieren, auf die negativen Folgen des Lockdowns hinweisen, die Argumentation mit Statistiken im Sinne der Aufklärung einer kritischen Überprüfung unterziehen und eine offene Diskussion einfordern. All das sind Motive, die sicher nicht verkehrt sind. Motive einer Kundgebung, die sich seit Ende März regelmäßig unter dem Motto »Nicht ohne uns« am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz versammelt. Eine Kundgebung, die zunächst einem linken, liberalen bis bürgerlichen Spektrum zugeordnet werden könnte, wenn man bei genauerem Hinsehen nicht auf eine eher unangenehme Melange stoßen würde. Simon Prost von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin weist darauf hin, dass Menschen, die sich vielleicht wirklich Fragen stellen, mittlerweile, wenn sie hier zum Rosa-Luxemburg-Platz kommen, in Kauf nehmen, zu einer Kulisse einer Widerstandsinszenierung von rechtsextremen YouTube-Aktivistinnen zu werden, die eben tatsächlich einen autoritären Umbau der Demokratie im Sinn haben, wenn sie nicht sogar mit diesen Corona-Eindämmungsverordnungen das Grundgesetz am liebsten gleich mit umstützen würden. Seit einigen Wochen finden gegen diese Präsenz von Rechtsextremisten auf den Hygienedemos auf dem Rosa-Luxemburg-Platz auch Proteste statt. Organisiert werden diese Proteste von einem Bündnis antifaschistischer Gruppierungen, unter anderem die Vernetzung Aufstehen gegen Rassismus. Wir sind heute hier, um Anwohnerinnen und Anwohner zu unterstützen, die sich zu Recht Sorge machen darüber, dass die Proteste unter dem Namen Hygienedemos, die seit Wochen jetzt hier in der Nähe vom Rosa-Luxemburg-Platz, auch hier am Schändelpark stattfinden, zunehmend vereinnahmt werden von Nazis und RassistInnen, sagt Irmgard Wurdack vom Bündnis Aufstehen gegen Rassismus. Doch wie konnte es so weit kommen? Was war die ursprüngliche Motivation der Hygienedemos auf dem Rosa-Luxemburg-Platz? Wer sind die Akteure, die hinter den Hygienedemos stecken? Und wie konnte es verschiedenen rechten Akteuren gelingen, hier anzuknüpfen? Es sind im Kern vor allen Dingen Menschen, die aus dem Umfeld der Berliner Kulturszene kommen, die den Anspruch formulieren, mit ihrer Versammlung hier die Maßnahmen, die ergriffen wurden zur Eindämmung der Corona-Pandemie, zu kritisieren. Bei näherem Hinsehen wird aber deutlich, dass ihre Kritik sich eben vor allen Dingen auf pauschale Misstrauensbekundungen gegenüber den Institutionen der liberalen Demokratie beschränkt. Und vor allen Dingen ist auch zu beobachten, mit der Sprache, die sie verwenden und auch mit den Erklärungsangeboten, die sie unterbreiten, dass sie sich im Prinzip selber in das Feld der Verschwörungserzählung begeben haben und damit als Organisatorinnen sich auch den Vorwurf gefallen lassen müssen, wenn sie den Raum nicht geschaffen haben, dann zumindest ihn weit offen gelassen zu haben für die Rechten und Rechtsextremen, die ihn jetzt beginnen hier zu nutzen und zu füllen. Hinter den Hygienedemos auf dem Luxemburgplatz in Berlin steht der Verein Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand, zu deren Köpfen der ehemalige Taz-Autor Anselm Lenz gehört. Aus Protest gegen die Corona-bedingten Einschränkungen begannen Lenz und Freunde am 28. März damit, Grundgesetze auf dem Luxemburgplatz zu verteilen. Dazu aufgerufen wurde auf der Internetseite Nicht ohne uns. Später gründeten Lenz und Co. die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, die inzwischen bundesweit in hoher Auflage verteilt wird. Linke und liberale Autoren kritisieren in dieser Wochenzeitung die Einschränkung von Grundrechten. Immer wieder wird in der Zeitung in Frage gestellt, dass von der Corona-Pandemie eine tatsächliche Gefahr ausgehe. Für eine Öffnung nach rechts ist unterdessen Anselm Lenz selbst verantwortlich, indem er dem Antisemiten und Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen immer wieder Interviews gegeben hat. Dabei distanziert sich Anselm Lenz nicht nur explizit nicht von Ken Jebsen, dessen Plattform KenFM wird auf der Seite Nicht ohne uns als Resistance im freien Ken-Radio angepriesen. Ken Jebsen selbst rief unterdessen auf seiner Plattform zu den Hygienedemos auf, was nicht zuletzt zur bundesweiten Verbreitung samstäglicher Demonstrationen unter dem Motto Nicht ohne uns geführt hat. Und so kam es, wie es kommen musste. Darunter befanden sich in den letzten Wochen so Leute wie der sogenannte Volkslehrer Nikolai Nehrling. Darunter waren NPD-Funktionäre, Udo Vogt, Andreas Käfer, aber auch AfD-Rechtsaußen wie Andreas Wild, Jeanette Auricht, die hier versuchen, sich an der Seite auch von Identitären, von Nazi-Hooligans, von Reichsbürgern und Leuten vom Dritten Weg hier an die Spitze der Proteste zu stellen. Das, was ihnen auch zunehmend zu gelingen scheint. Es gibt keine Distanzierung der Organisatorinnen dieser Proteste hier von diesem rechten Spuk. Und das ist es, was wir kritisieren, weshalb wir davor warnen, sich mit diesen gemein zu machen und letztlich den Bock zum Gärtner zu machen. Die Hygienedemos auf dem Luxemburgplatz vor der Berliner Volksbühne setzen sich dabei aus unterschiedlichen Akteuren zusammen. Sie ergeben nicht unbedingt ein einheitliches Bild. Ja, vor allen Dingen ist zu beobachten, dass sie größer geworden sind. Also es waren am Anfang eher eine zweistellige Zahl von Leuten. Inzwischen sind es doch teilweise mehrere hundert. Die Zusammensetzung der Teilnehmenden ist immer noch relativ diffus. Also es ist in mehrerlei Hinsicht, denke ich, vergleichbar auch mit den Anfängen von einer anderen Protest, nämlich den Montagsmahnwachen für den Frieden in den Jahren 2014 und folgenden. Also es geht hier im Prinzip sämtliche Differenzen zurückzustellen zugunsten dieser einen gemeinsamen Forderung. Die Forderungen richten sich gegen den Lockdown und hygienebedingte Einschränkungen des sozialen Lebens. Immer mehr rücken dabei aber ganz bestimmte Motive in den Vordergrund. Die Rede ist von Zwangsimpfungen. Immer wieder werden die Einschränkungen mit dem Nationalsozialismus oder der DDR gleichgesetzt. Suggeriert wird eine umfassende Gleichschaltung der etablierten Medien. Bedient werden unterschiedliche populäre Verschwörungstheorien. Immer wieder taucht dabei ein zentrales Feindbild auf. Bill Gates, der wahlweise von der Corona-Krise profitieren oder sie gar erfunden haben soll, der eine umfassende Zwangsimpfung der Weltbevölkerung und oder deren Dezimierung plane. Von dort ist der Übergang zu antisemitischen Welterklärungen nicht weit. Die Zionisten und Juden werden hinter der Corona-Krise vermutet und dies wird offen geäußert. Ich glaube, das Problematische an den Protesten ist hier vor allen Dingen, dass Menschen, die antisemitischen Verschwörungserzählungen anhängen und diese auch nach außen hin zeigen, unwidersprochen teilnehmen können, dass dort irgendwie kein Widerspruch stattfindet. Der Widerspruch wird inzwischen von außen, von antifaschistischen Gruppen artikuliert. Die Hygienedemos sind ernst zu nehmen, denn sie sind in ihrer Offenheit nach rechts längst zu einem bundesweiten Phänomen geworden. Der Vergleich mit den Montagsmahnwachen ab 2014 sollte dabei ein mahnender Hinweis sein, ist es doch genau dieses Spektrum, das zur Etablierung von Pegida und Co. beigetragen hat und ein nicht unwichtiger Faktor beim Aufstieg der AfD gewesen ist. Es ist genau dasselbe Milieu, das sich nun unter dem Motto »Nicht ohne uns« auf den Hygienedemos sammelt. Wer sich einer wirklichen Gesellschaftskritik und emanzipatorischen Bestrebungen verpflichtet fühlt, muss auf diese Demos reagieren. Langfristig muss es, glaube ich, vor allen Dingen darum gehen, Menschen, die sich berechtigte Fragen stellen und auch irgendwie eine Kritik artikulieren wollen, Räume zur Verfügung zu stellen, Versammlungen zu organisieren, wo sie das tun können, aber eben immer in Abgrenzung zu Antisemitismus und Verschwörungserzählung. Wir finden es total legitim, auch gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren, insbesondere vor der möglichen Aushöhlung demokratischer Rechte zu warnen. Aber das gemeinsam mit Rassisten und Faschisten zu machen, bedeutet, den Bock zum Gärtner zu machen. Rassismus und Faschismus sind keine Meinungen, sondern Verbrechen. Das sollten wir aus der deutschen Geschichte gelernt haben. Jetzt hören wir was Neues von einer Gruppe namens P22 und die kommen aus Los Angeles in Kalifornien. Am 9. Mai, dem Sonnabend, war auch Europatag in ganz Europa. Vielleicht habt ihr noch nicht davon gehört, dass es diesen europaweiten Europa-Gedenktag gibt. Und in Frankfurt an der Oder gab es eine Demo, auch mit einer Forderung nach einer Grenzöffnung. Und das fand ich ganz interessant, wie sich eben an der Grenze in den Städten, die ja schon auch ein bisschen zusammengewachsen sind, eben wie da sich die Leute mit diesen Reisebeschränkungen eben, wie sie davon betroffen sind. Wir hören einen Beitrag von Radio Swupfurt und die haben da mal zugehört. Kolizejskich pól. Święta na Twym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko. Und jetzt wollten wir unseren Aufruf sagen. To po polsku, nie? W którym języku zaczynamy? Możemy na zmianę. Mehr Europa wagen. Unsere Demonstration vom 24. April hat einen Beitrag dazu geleistet, dass viele Berufspendler und Schüler die Brücke wieder überqueren dürfen. Aber das reicht nicht. Ärzte und Pflegepersonal, Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens dürfen weiterhin die Grenze nur unter Quarantänepflicht überqueren. Dasselbe betrifft Menschen, die ihre Familienmitglieder auf der anderen Seite der Oder besuchen wollen. Und schließlich auch alle anderen, für die das jeweils andere Grenzufer der Stadtteil ist, in dem Freunde leben, die vertrauten Geschäfte geöffnet haben und die Kulturangebote locken. Auf der polnischen und deutschen Seite werden die allgemeinen Corona-Restriktionen gelockert und auf ein verantwortungsvolles Handeln der Menschen gesetzt. Warum sollte das an der Grenze aufhören? Deshalb fordern wir Grenzen auf. Mniej obaw, więcej Europy. Nasza pierwsza demonstracja 24 kwietnia pomogła zapewnić wielu osobom dojeżdżającym do pracy i uczniom możliwość ponownego przekroczenia mostu i swobodnego przekraczania polsko-niemieckiej granicy. Ale to nie wystarczy. Lekarze, pielęgniarki i pracownicy służby zdrowia nadal mogą przekraczać granicę jedynie w obostrzeniu kwarantanny. To samo odnosi się do osób, które chcą odwiedzić członków swojej rodziny po drugiej stronie Odry. I wreszcie wszyscy inni, którzy po drugiej stronie granicy zostawili swoich przyjaciół, nie mogą odwiedzić ulubionej restauracji czy zajrzeć do swojego ulubionego sklepu. Po stronie polskiej i niemieckiej łagodzone są ogólne ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa i zachęca się ludzi do odpowiedzialnego działania. Dlaczego miałaby ta odpowiedzialność zatrzymać się tylko na granicy? Dlatego żądamy. Gemeinsam handeln. Das Coronavirus kennt keine Grenzen. Wir halten es für sehr fragwürdig, dass die Grenzschließung der Verbreitung des Coronavirus wirklich Einhalt gebieten. Sie haben aber auf jeden Fall harte Folgen für die Menschen, die in den europäischen Grenzregionen leben. Die Grenzschließungen haben das Herz unserer Region getroffen. Działajmy razem. Koronawirus nie zna granic. Uważamy za bardzo wątpliwe, że zamknięcie granic rzeczywiście powstrzyma rozprzestrzenianie się koronawirusa. W każdym razie to działanie będzie miało poważne konsekwencje dla ludzi mieszkających w regionach przygranicznych Europy. Zamknięcie granicy uderzyło w serce naszego regionu. Längst sind wir in Europa zusammengewachsen, was sich besonders auch hier an der deutsch-polnischen Grenze erleben lässt, wo die Menschen über die Staatsgrenzen hinweg leben und arbeiten. Deutsch-polnische Familien wohnen sowohl in Słubice als auch in Frankfurt-Oder. Die Menschen besuchen die Schulen auf beiden Seiten der Oder. Die Patienten sind auf die Gesundheitsvorsorge beiderseits der Grenze angewiesen. Und schließlich lebt auch die lokale Wirtschaft auf beiden Seiten der Oder von Kunden, die unsere Stadtbrücke täglich überqueren. Wir sind eine kulturell, wirtschaftlich und sozial grenzüberschreitend zusammengewachsene europäische Doppelstadt, Frankfurt-Oder und Słubice. Von manchen werden wir seit bereits 21 Jahren sogar als Słupfurt bezeichnet. Deshalb fordern wir Grenzen auf. Już dawno jesteśmy scaleni razem w Europie, co jest szczególnie widoczne tutaj, na granicy polsko-niemieckiej, gdzie ludzie mieszkają i pracują ponad podziałami oraz granicami państwowymi. Polsko-niemieckie rodziny mieszkają zarówno w Słubicach, jak i w Frankfurcie nad Odrą. Dzieci uczęszczają do szkół po obu stronach Odry. Pacjenci są zależni od opieki zdrowotnej po obu stronach granicy. I wreszcie lokalna gospodarka po obu stronach Odry żyje również z klientów, którzy codziennie przekraczają nasz miejski most. Jesteśmy europejskim miastem partnerskim, Frankfurtem nad Odrą, które rozrosło się ponad granicami kulturowymi, gospodarczymi i społecznymi. To samo dotyczy miasta Słubice. Niektórzy nazywają nas nawet subfurtem. Dlatego żądamy, otwórzcie granice. Otwórzcie granice! Nach dem Ende des Kalten Krieges ist es uns gelungen, eine grenzüberschreitende Union zu entwickeln, in der nicht nur Polen und Deutsche gemeinsam den Alltag gestalten. Wir sind auf unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit stolz. Wir sind seit Jahren in der gegenseitigen Unterstützung und dem gegenseitigen Austausch geübt. Das haben wir der Europäischen Union zu verdanken und dafür sind wir besonders heute am Europatag sehr dankbar. Trzydzieści lat po zakończeniu zimnej wojny udało nam się stworzyć region transgraniczny, w którym nie tylko Polacy i Niemcy wspólnie kształtują życie codzienne. Jesteśmy dumni z naszej pełnej zaufania współpracy. Od lat praktykujemy wzajemne wsparcie i wymianę. Jesteśmy to winni Unii Europejskiej i za to jesteśmy bardzo wdzięczni, zwłaszcza dzisiaj w Dniu Europy. Jednocześnie, szczególnie w przypadku koronawirusa, jesteśmy świadkami tego, jak państwa członkowskie Unii Europejskiej wycofują się krok po kroku do działań na małą skalę, na szczeblu państwa narodowego, a jednocześnie wytykają Unii Europejskiej jej błędy i żyją w zbyt małym stopniu w europejskiej solidarności. Zugleich erleben wir gerade bei dem Umgang mit dem Coronavirus, wie sehr sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in ein klein-klein nationalstaatlichen Handelns zurückziehen. Für ihre Misserfolge gleichwohl mit dem Finger auf die EU zeigen und viel zu wenig europäische Solidarität leben. Das Virus ist aber kein nationales Problem, sondern ein globales und betrifft die gesamte Menschheit, sowie auch der Klimawandel oder die Finanzkrise. Hier in Europa haben wir aufgrund der Europäischen Union die Möglichkeit, dieser Herausforderung gemeinsam zu begegnen. Dafür, und auch das zeigt der Umgang mit dem Virus, brauchen wir mehr Europa und nicht weniger. Das gilt nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, um die ökonomischen Auswirkungen des Virus zu bekämpfen und sich vor Neuem zu wappnen, sondern auch und gerade in den Bereichen Gesundheit und Soziales, in denen es europaweit einheitliche Standards geben muss. Es ist an der Zeit für eine Entwicklung hin zu einer echten europäischen Republik, in der alle Mitgliedstaaten und ihre Bürgerinnen und Bürger am Wohlstand teilhaben und füreinander einstehen. Deshalb fordern wir mehr Europawagen, statt im nationalen Klein-Klein zu verzagen. Grenzen auf, Grenzen auf, Grenzen auf. Jednakże wirus nie jest problemem krajowym, lecz globalnym i dotyka całej ludzkości, podobnie jak zmiany klimatu czy kryzys ekonomiczny. Tu, w Europie, Unia Europejska daje nam szansę na wspólne sprostanie temu wyzwaniu. Właśnie to również dowodzi, że radzenie sobie z wirusem potrzebuje więcej Europy, a nie mniej. Dotyczy to nie tylko kwestii gospodarczych, walki ze skutkami gospodarczymi wirusa, ale także i w szczególności w dziedzinie zdrowia i spraw społecznych, gdzie muszą istnieć jednolite standardy w całej Europie. Nadszedł czas na rozwój w kierunku prawdziwej Europejskiej Republiki, w której wszystkie państwa członkowskie i ich obywatele uczestniczą w dobrobycie i opowiadają się za sobą nawzajem. Chcemy więcej Europy, zamiast utknąć w nacjonalnych pseudorozwiązaniach. Otworzyć granice, otworzyć granice. Otworzyć granice. Wenn ihr jetzt die Karten umdreht, wo auf der einen Seite die Ode an die Freude drauf war, dann findet ihr hier die Hymne von Nova America. Das ist kein richtiges Lied. Wir haben noch niemanden gefunden, der die Komposition dazu schreibt. Das haben Studenten an der Europa-Universität Viadrina geschrieben und sie haben das als Rap gedacht und deshalb, ich bin natürlich auch kein guter Rapper, aber ich werde das jetzt versuchen vorzutragen und wer von euch Lust hat, kann versuchen mitzurappen. Szczecin, Słupfurt, Zgorzelic, Dzikwalde, Las Forst. To ist nasz Land, zrób es bekannt, napisz es na całym Wand. An der Odera Nisse entlang, ciągniemy an einem Strang, śpiewamy razem den Gesang. Nowa, Nowa Ameryka, wspólnota. Nasza Gemeinschaft jest wunderbar, zusammen jesteśmy Nowa Ameryka. Międzyhalb leben, razem wollen wir do szczęścia streben. Tu chodzi o to zu verstehen, że jest nowy Raum für Ideen. A więc, lass uns hier alle stehen, Nowa Ameryka pomaga, żeby wir sehen. Nowa, Nowa, Nowa Ameryka. Dla nas dieses Land to wspólnota. Nasza Gemeinschaft jest wunderbar. Zusammen jesteśmy Nowa Ameryka. So, und jetzt gibt es vielleicht unter euch jemanden, der etwas sagen möchte, einen kleinen Beitrag noch leisten möchte, der etwas vorbereitet hat. Dann würde ich euch kurz bitten, nach vorne zu kommen. Ja, Horst Uwe Killer aus Frankfurt oder Rosengarten. Ich habe ganz einfache Gründe, warum diese Grenze wieder aufgeöffnet werden muss. Drüben in einer kurzen Straße, Ulica Krutka, wohnt Marcin. Marcin ist Saxophonist und spielt in unserer Band. Wir können nicht gemeinsam proben, weil die Grenze zu ist. Und ich habe auch noch einen zweiten Grund. Drüben gibt es einen Uhrmacher. Das ist noch ein Uhrmacher, der weiß, dass Uhren Zahnräder haben. Da habe ich eine Uhr vor Wochen hingebracht. Und so ein Uhrmacher ist ja sowas Ähnliches wie für uns im Krankenhaus. Wenn die Uhr kaputt ist, muss sie repariert werden. Sie ist inzwischen geheilt. Ich würde sie gern holen, diese Uhr. Diese Uhr ist 105 Jahre alt, mindestens. Das heißt, sie ist Risikopatientin. Und deswegen würde ich sie gerne nach Hause holen. Danke. Hallo, liebe Bürger. Ein bisschen dichter, okay. Mein Name ist Stanley, ich arbeite in der Diakonie, also in der ambulanten Hauskrankenpflege. Und ich habe eine Kollegin, Name lasse ich jetzt mal raus, die ist immer wieder dazu gezwungen, 2 Wochen in Polen zu bleiben, 2 Wochen in Polen wieder zu bleiben, ist also für 2 Wochen immer von ihrer Familie getrennt und nicht selten hat man sie auch weinen sehen, dass sie hier mehr oder weniger ein Exilleben immer wieder führt. Dann ist sie 2 Wochen wieder weg, kann den Patient nicht helfen, kann Frankfurt auch nicht weiter unterstützen und das schlägt sich natürlich finanziell dann auch für die ganze Familie dann nieder. Deswegen wünsche ich mir sehr gerne die offene Grenze allein für unsere Kollegen, die uns hier unterstützen und heute mit behandeln und pflegen. Danke. Danke, Stanley! Vielleicht traut sich ja doch jetzt noch jemand. Ja, also ich möchte nur sagen, meine Töchter sind zwischen 4 und 10 Jahre alt. Diese Brücke immer als eine Möglichkeit, Beziehung zu und nicht als Grenze. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Sie, nachdem Sie jetzt erst festgestellt haben, was eine Grenze wirklich ist. Wer möchte noch was sagen? Ich glaube, hier hat fast jeder was zu sagen, oder? Ja, jestem od 26 marca tutaj po tej stronie. Mieszkam tutaj i w ten sam dzień mój syn kończył 5 miesięcy. 26 teraz będzie kończył 7, więc bardzo apeluję, żebyście nas puścili do naszych rodzin. Dziękuję bardzo. Brawo! So, ich bin hier von 26. März. Und ich habe nicht gesehen meine 5 Monate Sohn und gleich sie wurde haben 7 Monate. So bitte, ich möchte besuchen meine Familie. Danke. Bravo. Kto jeszcze? Wer noch? Ihr habt doch alle Gründe. Hier kommt doch noch jemand. Hallo zusammen. Ich möchte nur eins sagen. Ich habe gerade so viel über Nach meiner Meinung ist das so, dass auch der polnische Staat die Pflicht hat, die Familien zu schützen und dahingehend zu schützen, dass sie zusammen sein können. Aber das wird zurzeit überhaupt nicht gemacht, das verstehe ich nicht. Bravo. Ich habe leider gar nicht das Bild genießen können, das wir hier abgeben. Ist doch schon, ich glaube, wir haben die richtige Stelle hier gefunden. Und ich hoffe, dass unsere kleine Demonstration auch einen Beitrag dazu leistet, dass vielleicht in den kommenden Tagen die Grenze sich noch ein weiteres Stück öffnet. Ich denke, wir brauchen langen Atem, wir sind es gewohnt. Und wenn nötig, werden wir auch die nächste und übernächste Demonstration anmelden. Wir sind hartnäckig und ich glaube, das beweisen wir jetzt hier schon mit der zweiten Demonstration und warten nur darauf, dass auch die ein oder anderen aus dem Stadtteil Swoop hier zu uns kommen können oder uns zumindest von dort drüben irgendwelche vereinzelten Spacerowice sehen. Danke ihr euch bar sehr. Seit 2017 darf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Daten von Geflüchteten und von Asylsuchenden auswerten, wenn sie keinen gültigen Pass vorlegen können. Jetzt haben Geflüchtete dagegen geklagt und Radio Dreieckland hat mit Lea Beckmann darüber gesprochen, einer Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die im Dezember 2019 gemeinsam mit der Journalistin Anna Biselli die Studie »Das Smartphone bittet Digitalisierung von Migrationskontrolle in Deutschland und Europa« veröffentlicht hat. Und da hat sie eben diese Praxis so ein bisschen kritisiert und auseinandergenommen. Und jetzt hören wir ein Gespräch mit Lea Beckmann. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge möchte eben Hinweise auf die Identität und die Herkunft der Asylsuchenden bekommen. Welche Daten schauen Sie sich denn da alles an auf den Handys? Genau. Also erstmal wird so ein kompletter Rohdatensatz von den Handys ausgelesen und dann wird analysiert nach Ländervorwahlen in Anrufen, Nachrichten und Kontakten. Es werden Länderendungen im Browserverlauf betrachtet, Lokationsdaten aus Apps und oder Fotos, das ist nicht so ganz klar. und dann die Login-Namen, die man verwendet in Apps, wobei auch nicht ganz genau klar ist, welche Apps untersucht werden, aber es gibt zumindest Hinweise so auf Booking.com, Facebook und aber auch Dating-Apps möglicherweise. Und dann werden die Sprachen in Nachrichten jedenfalls vermeintlich durch eine Software analysiert und zugeordnet. Und das wird dann aufbereitet in so einem digitalen Ergebnisreport, der dann so Tortendiagramme und Landkarten aufzeigt. Also da wird das ganze Leben ausgeleuchtet. Ein Ministerium darf jetzt nicht einfach meine Handydaten auswerten. Wie begründet ist das denn bei den Geflüchteten? Ja, also der Gedanke dahinter erstmal ist ja schon nachvollziehbar, dass wenn Menschen ohne Pass oder Passersatz hier ankommen, es also erstmal ja doch auch aufzuklären gilt, aus welchem Land sie kommen oder was ihre Identität ist. Das Ding ist aber, dass diese untersuchten Daten, also dass erstmal dieser Eingriff in die Handydaten, ich glaube, das braucht man kaum erklären, was für ein massiver Grundrechtseingriff das ist. Ich glaube, das merkt auch jeder in dem Moment, wo er gefragt würde, sein Handy vorzulegen. Aber diese untersuchten Daten, die geben darüber eben auch nur sehr bedingt sie können da nur bedingte Aussagen drüber treffen. Denn mit wem ich jetzt zum Beispiel, mit welchen Ländervorwahlen ich telefoniere, das hat eben nicht unbedingt besonders viel damit zu tun, aus welchem Land ich stamme. Insbesondere, wenn ich aus dem Land geflüchtet bin, weil da Krieg herrscht und vielleicht meine Familie und Angehörige also auch längst nicht mehr im Heimatland sind. Und das steht also so total außer Verhältnis. Und es zeigt sich auch im Ergebnis dessen, was das BAMF da untersucht, dass das nur in den seltensten Fällen eigentlich brauchbare Hinweise darauf gibt, dass es da widersprüchliche Angaben gibt. In den allermeisten Fällen passiert das also völlig nutzlos. Ihr unterstützt ja jetzt die Klage von drei Geflüchteten. Was sind denn dann die Punkte, die ihr genau problematisch daran sieht? Ist es jetzt, dass es häufig nutzlos ist oder gibt es da auch, sehr verfassungsrechtlich problematische Punkte? Ja, das ist schon Teil der verfassungsrechtlichen Prüfung, denn es geht ja quasi um eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also wir zeigen einerseits auf, warum wir glauben, dass das eben so ein, also recht eindeutig ein massiver Grundrechtseingriff ist und dass der eben zu den Ergebnissen außer Verhältnis steht. Und das ist auf jeden Fall der wesentliche Angriffspunkt. Aber es kommt eben hinzu, dass jetzt habe ich meinen Gedanken gerade verloren. Die Frage war, aus welchen Punkten ihr genau jetzt vor die Gerichte zieht, also was verfassungsrechtlich daran problematisch ist. Genau, also das ist im Wesentlichen eben diese völlige Unverhältnismäßigkeit, dass anlasslos es gibt keine diese Handydatenauswertung, die passieren im Einzelfall, ohne dass es jetzt einen Verdacht oder Anhaltspunkt gibt. Und da droht eben also so eine ganze Bevölkerungsgruppe eben auch quasi ins Radar des Staates zu geraten. Und dass gerade so flächendeckende, anlasslose Überwachungsmaßnahmen sind nach dem Bundesverfassungsgericht eben auch besonders gefährlich. Und deswegen sind wir fest der Überzeugung, dass diese 2017 eingeführte Rechtsgrundlage mit den auch sehr vagen Formulierungen verfassungswidrig ist. Und das ist auch damals im Gesetzgebungsverfahren von verschiedensten Stellen schon ganz klar darauf hingewiesen worden. Und warum sind es gleich drei Klagen vor drei Verwaltungsgerichten? Ja, genau. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass der Rechtsschutz gegen verfassungswidrige gesetzliche Grundlagen eben immer sehr schwierig ist. Also für die individuelle Person sowieso auch sehr aufwendig und bringt vielleicht wenig, denn man muss durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht und muss dann hoffen, quasi durch die Nichtannahme beim Bundesverfassungsgericht zu kommen, was auch nur ganz wenige Verfassungsbeschwerden tun. Und um die Chance zu erhöhen, dort dann tatsächlich auch zu landen, haben wir eben beschlossen, jetzt mit drei verschiedenen Personen zu klagen. Und wir sind auch tatsächlich nach wie vor offen für weitere Personen, die mit uns klagen wollen. Einfach um die Chance zu erhöhen, quasi durch diesen Instanzenweg zum Bundesverfassungsgericht zu kommen. Das heißt, euch steht jetzt schon ein sehr langer Rechtsstreit eigentlich bevor. Total, und steht ein langer Rechtsstreit bevor. Und das hat natürlich auch vor den Instanzengerichten kaum eine Erfolgsaussicht, denn wir wenden uns eben gegen die Rechtsgrundlage und die halten wir für verfassungswidrig. Und dann könnte ein Gericht, wenn es diese Überzeugung teilt, auch direkt vorlegen an das Bundesverfassungsgericht. Das passiert aber aus unterschiedlichen Gründen nur sehr, sehr selten. Deswegen muss es sonst eben die gesetzliche Grundlage anwenden und dann werden unsere Klagen vor den Instanzengerichten also keinen Erfolg haben. Und dann müssen wir jeweils in die nächste Instanz und dann eben Verfassungsbeschwerde einlegen. Das dauert super lange und ist aufwendig. Und genau für die individuellen Personen ist dann natürlich, sind die Handydaten längst ausgelesen, das Asylverfahren ist längst entschieden und die individuell betroffenen Personen, denen helfen diese Klagen nicht. Da geht es eher um das große Ganze und die anderen Personen, die zukünftig noch davon betroffen werden sein. Und mit welchem Zeitraum muss man da rechnen, bis das vor dem Bundesverwaltungsgericht landen könnte, Verfassungsgericht? Ja, das ist immer so ein bisschen schwer abzusehen. Das kann auch an den unterschiedlichen Gerichtsstandorten unterschiedlich lang dauern. Ich würde jetzt mal so grob bei dem Daumen sowas wie 4 bis 6 Jahre schätzen, bis wir vielleicht zum Bundesverfassungsgericht kommen. Und dann wird es da wiederum auch ein paar Jahre dauern, bis wir zu einer Entscheidung kommen, wenn wir denn zu einer Entscheidung kommen. Denn also die allermeisten Verfahren, muss man ja auch sagen, werden nicht angenommen. Also das ist noch durchaus offen. Im Dezember 2019, da habt ihr gemeinsam mit der Journalistin Anna Biselli eine Studie vorgestellt, wo ihr euch eben diese Auswertung der Daten sehr genau angeschaut hattet. Gibt es da noch weitere Ergebnisse, die du daraus vorstellen möchtest? Ja, also diese Studie war quasi auch schon eine Vorbereitung der Klagen. Denn man muss sagen, dass das hier auch in dem Fall quasi unsere Arbeit, um jetzt so Gerichtsverfahren loszutreten, erschwert hat, ist, dass es ein sehr komplexer Sachverhalt ist, über den sehr, sehr wenig bekannt war. Und um überhaupt die Unverhältnismäßigkeit gut argumentieren zu können, musste man also sehr aufwendig auch den Sachverhalt recherchieren. Und das haben wir in dieser Studie zusammen mit der Journalistin Anna Biselli gemacht, der wir es, würde ich sagen, auch größtenteils verdanken, dass wir in Deutschland überhaupt so viel über diese Praxis beim BAMF wissen. Denn dem BAMF, das muss man ganz klar sagen, ist das nicht zu verdanken. Die sind sehr, sehr intransparent in ihrer Arbeit und haben alle Anfragen unsererseits zu Informationen zurückgewiesen, weil sie konnten. Also das ist, was man weiß, ist über parlamentarische Anfragen und über Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz herausgefunden worden. Oh genau, und diese Ergebnisse haben wir zusammengestellt und in der Studie veröffentlicht, um sie auch einer breiteren Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Wir haben sie auch auf Englisch übersetzen lassen. Und das ist total interessant jetzt auch zu sehen, dass es ganz zunehmend eben auch Forschung gibt, die unter anderem jetzt auch auf der Grundlage unserer Studienergebnisse sich diesem Thema widmet. Denn das ist ein Thema, das über die deutschen Grenzen hinausgeht. Ganz ähnliche Praktiken gibt es auch in anderen Ländern und da ist zum Teil aber noch weniger bekannt als in Deutschland. Das heißt, da werden Daten ausgewertet, aber man weiß eigentlich gar nicht genau, auf welche Weise, wie und mit welchen Folgen. Genau, und wir sehen eben auch, also in Deutschland ist das eben ja nur zulässig eigentlich, um Identität und Herkunft zu überprüfen. Wir sehen da auch eine gewisse Missbrauchsgefahr, denn zum Beispiel werden ja auch Lokationsdaten erfragt. Und dann könnte das also ein Mitarbeiter des BAMF könnte dann denken, dass das also auch Aussagen trifft, zum Beispiel über die Fluchtroute und könnte versuchen, also nachzuvollziehen, ob das zu der Geschichte passt, die eine geflüchtete Person berichtet. Das wäre missbräuchlich, denn das ist nicht von der Rechtsgrundlage gedeckt. Und in anderen Ländern zum Beispiel sehen wir, dass solche Handydatenauswertungen auch bereits zu genau solchen Zielen tatsächlich auch durchgeführt werden, also um so Fluchtrouten zu überprüfen. Und das ist also auch eine weitere Gefahr, immer wenn solche Rechtsgrundlagen eingeführt werden, die so Überwachungsmaßnahmen erlauben und es so gewisse Datentöpfe gibt, die kreiert werden, dann liegt da immer die Gefahr, dass sich noch weitere Begehrlichkeiten wecken und der Staat noch zu anderen Zwecken darauf zugreifen will. Und das halten wir eben für ausgesprochen gefährlich. Vielen Dank, Lea Beckmann, für dieses Interview zu der Klage von 3 Geflüchteten gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen die Auswertung ihrer Daten, ihrer Handydaten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich danke Ihnen. Meet you on the corner. der Woche. Ja, und obwohl wir schon wieder beim Frühling, Vorsommer angelangt sind, möchte ich doch etwas nachholen, was in diesem ja doch irgendwie seltsam isolierten Frühjahr ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Denn es wurde eine neue Vogelart entdeckt. Eigentlich nicht nur eine, sondern es wurden eine ganze Reihe von Vogelarten in diesem Jahr schon in Indonesien entdeckt. Aber die zum Vogel der Woche werden soll, die ist ein bisschen spezieller. Und zwar ist es eine neue Art eines vogelähnlichen Dinosauriers, der vor 99 Millionen Jahren gelebt hat. Das Ganze nachgewiesen anhand eines versteinerten Schädels, der in einem Bernsteinblock gefangen ist. Das geht aus einer Studie hervor, die schon im März in der Nature erschienen ist. Noch winziger als ein Kolibri gehört dieser Fund also zu den kleinsten Dinosauriern aus dem Mesozoikum, die überhaupt gefunden wurden bisher. Müssen Sie sich mal vorstellen, also so ein halbdaumengroßer Saurier und ist damit auch einer der ältesten Vögel, über die jemals berichtet wurde. Der Paläontologe der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Hauptautor der Studie sagte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich überwältigt. Jingmai O'Connor ist sein Name. Die Erhaltung von Wirbeltieren durch Bernstein ist selten und das bietet uns einen Einblick in die Welt der Dinosaurier am untersten Ende des Körpergrößenspektrums. Das sagt Studienkoautor Lars Schmidt, der ist Biologe am Keck Science Department in Kalifornien. Das Schädelexemplar, das also sozusagen der Rekonstruktion dieses Mini-Mini-Mini-Dinosauriers zugrunde liegt und in einer Mine im Norden Myanmars entdeckt wurde, das ist nur etwa 1 Zentimeter lang, also dieser Schädel, 1 Zentimeter, ja, kurz so vor Augen führen, ne? Das Tier hat schon mal einen wissenschaftlichen Namen bekommen, Oculodentavis Caron Graal. Oculodentavis bedeutet Augenzahnvogel und spiegelt bemerkenswerte Merkmale wider, die Hinweise auf das Leben dieses Tieres geben. Der Schädel dieser Kreatur wird von einer großen Augenhöhle dominiert, die dem Auge einer modernen Eidechse ähnelt. Die hat eine schmale Öffnung und lässt nur wenig Licht herein, was bedeutet, dass Oculodentavis für Tageslicht geeignet war, also am Tag quasi gejagt hat, und zwar möglicherweise eben tatsächlich mini-kleine Lebewesen. Denn der Ober- und Unterkiefer haben, wie man sich das so vorstellt bei so einem Flugsaurier, eine große Anzahl scharfer Zähne, also jeder Kiefer insgesamt 29 bis 30 Zähne. Und das heißt, das Vieh war so kleiner war, oder sie, oder es, war ein Raubtier. Und hat eben wahrscheinlich kleine Wirbellose gegessen. Im Gegensatz zu modernen Vögeln ähnlicher Größe, die eben keine Zähne haben und sich in der Regel eher von Nektar, also Süßem, ernähren. Und damit ein mini kleiner Vogel der Woche, den ich irgendwie sehr bemerkenswert fand, zumindest in meiner Vorstellung. Also ein mini kleiner Saurier, der umherfliegt und mini kleine Raupen frisst oder was auch immer. Irgendwie schön. Und das Ganze so Jurassic Park mäßig in einem großen Bernstein gefunden. Das haben die Macher von Jurassic Park tatsächlich übersehen, ne? Dass es ja auch so Kleines geben könnte. Die fanden dieses riesengroße und nochmal größer und beim nächsten Teil nochmal größer. Das fanden die super spannend. Aber so diese ganz kleinen, also wenn sie die wiederbelebt hätten, dann hätte man regelrecht so Terrarien-Szenarien bauen können, ne? Also so als Jurassic Park zu. Da wäre dieses ganze katastrophale Setting gar nicht passiert. Aber das braucht es ja wahrscheinlich auch für diesen Hollywood-Film. Da macht er jetzt so ein Terrarium nichts her, ne? Wenn man da einmal so durchläuft und guckt, die mini kleinen Dinosaurier, kleine Raupen fressen. Naja. Wow. Aber ich fand das sehr schön. Also mir hätte das gut gefallen und würde es auch noch gut gefallen, würde es so mini kleine saugefährliche Vögel geben, die so bienengroß umherschwirren und zack, in den Daumen beißen. Einfach, weil sie Hunger haben. der Vogel der Woche, der, wie hieß er gleich? Ukuludentabis congra, gefunden im Norden Myanmars, in einer Mine, in einem Bernstein, im ganzen Schädel. Sieht übrigens sehr schön aus, wenn Sie da mal gucken. Ganz klein, mit großen Augen und viel Zähnen am Schnabel. Schöne Woche. Vogel der Woche. Ja, jetzt sind wir hier am Ende von Aktuell angelangt. Aktuell könnt ihr morgen um 19 Uhr wieder hören. Als nächstes hört ihr hier Extra Plau um 20 Uhr.